Stacheldraht, mit Tod geladen, ist um unsere Welt gespannt. Drauf ein Himmel ohne Gnaden sendet Frost und Sonnenbrand. Fern von uns sind alle Freuden, fern die Heimat, fern die Frauen, wenn wir stumm zur Arbeit schreiten, Tausende im Morgengrauen. Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Sei ein Mann, Kamerad, bleib ein Mensch, Kamerad. Mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Vor der Mündung der Gewehre leben wir, bei Tag und Nacht. Leben wird uns hier zur Lehre, schwerer, als wir's je gedacht. Keiner mehr zählt Tag und Wochen, manche schon die Jahre nicht. Und gar viele sind zerbrochen und verloren ihr Gesicht. Und wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Sei ein Mann, Kamerad, bleib ein Mensch, Kamerad. Mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad. Denn Arbeit, Arbeit macht frei. Schlepp den Stein und zieh den Wagen, keine Last sei dir zu schwer. Der du warst in fernen Tagen, bist du heut schon längst nicht mehr. Stich den Spaten in die Erde, grab dein Mitleid tief hinein. Und im eigenen Schweiße werde selber du zu Stahl und Stein. Und wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Sei ein Mann, Kamerad, bleib ein Mensch, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Einst wird die Sirene künden, auf zum letzten Zählappell. Draußen dann, wo wir uns finden, bist du, Kamerad, zur Stell. Hell wird uns die Freiheit lachen, vorwärts geht's mit frischem Mut. Und die Arbeit, die wir machen, diese Arbeit, die wird gut. Denn wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Sei ein Mann, Kamerad. Bleib ein Mensch, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei.